Erster das Fest des ungesäuerten Brotes kam. Man nennt es Passa. Zweiter die Priester und Schriftgelehrten überlegten, wie sie Jesus töten können. Sie hatten Angst vor dem Volk. Dritter Satan kam in Judas. Judas Iskariot war einer der 12 Jünger. Vierter Judas ging und sprach mit den Priestern und Tempelwachen. Er wollte Jesus an sie ausliefern. Fünfter sie freuten sich. Sie versprachen, Judas Geld zu geben. Sechster Judas stimmte zu. Er suchte eine gute Zeit, Jesus zu verraten, wenn das Volk nicht da war. Siebter der Tag des ungesäuerten Brotes kam. An diesem Tag musste man das Passahlamm opfern. Achter Jesus schickte Petrus und Johannes. Er sagte, geht und bereitet das Passahmahl für uns vor. Neunter sie fragten Jesus, wo sollen wir das Passahmahl vorbereiten? Zehnter Jesus sagte, wenn ihr in die Stadt geht, trefft ihr einen Mann mit einem Wasserkrug. Folgt ihm in das Haus, in das er geht. Elfter sagt dem Hausherrn, der Lehrer fragt, wo ist der Raum, wo ich das Passa mit meinen Jüngern essen kann? Zwölfter er wird euch ein großes Zimmer oben zeigen. Dort sind Teppiche. Dort bereitet das Passa vor. Dreizehnter sie gingen los und fanden alles, wie Jesus es gesagt hatte. Sie bereiteten das Passa vor. 14. Als es Zeit war, setzte sich Jesus mit den Aposteln an den Tisch. 15. Jesus sagte zu ihnen, ich wollte sehr gerne dieses Passa mit euch essen, bevor ich leiden muss. 16. Ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis Gottes Reich kommt und alles wahr wird. 17. Jesus nahm einen Becher, dankte und sagte, nehmt das und teilt es unter euch. 18. Ich sage euch, ich werde von jetzt an nicht mehr vom Wein trinken, bis Gottes Reich kommt. 19. Jesus nahm Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. 20. Nach dem Essen nahm er auch den Becher. Er sagte, dieser Becher ist die neue Vereinbarung mit Gott, durch mein Blut, das für euch fließt. 21. Aber seht, der Mann, der mich verrät, sitzt mit mir am Tisch. 22. Der Menschensohn wird sterben, wie es sein muss. Aber schlimm für den Mann, der ihn verrät. 23. Die Jünger fragten sich gegenseitig, wer von uns wird das tun? 24. Es gab auch einen Streit unter ihnen. Sie stritten, wer der Wichtigste von ihnen ist. 25. Jesus sagte zu ihnen, die Könige der Völker herrschen über die Menschen. Mächtige Leute nennen sich Wohltäter. 26. Ihr sollt aber nicht so sein. Der Größte soll wie der Kleinste sein. Der Anführer soll dienen. 27. Wer ist wichtiger? Der ist, oder der dient. Ich bin aber bei euch wie ein Diener. 28. Ihr seid die, die in meinen Schwierigkeiten bei mir geblieben sind. 29. Ich gebe euch ein Reich, so wie mein Vater es mir gegeben hat. 30. Ihr werdet an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken. Ihr werdet auf Thronen sitzen und über die 12 Stämme Israels urteilen. 31. Simon, Satan will euch prüfen, wie man Weizen siebt. 32. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube stark bleibt. Wenn du zurückkommst, stärke deine Brüder. 33. Petrus sagte zu Jesus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. 34. Jesus sagte, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, bevor du dreimal sagst, dass du mich nicht kennst. 35. Jesus fragte sie, als ich euch ohne Geldbeutel, Tasche und Schuhe schickte, hattet ihr etwas nicht? Sie sagten, nein, nichts. 36. Jesus sagte, aber jetzt, wer einen Geldbeutel oder eine Tasche hat, soll sie nehmen. Wer nichts hat, soll seinen Mantel verkaufen und ein Schwert kaufen. 37. Ich sage euch, was über mich geschrieben steht, muss wahr werden. Man zählte mich zu den Verbrechern. Alles, was über mich gesagt wurde, wird geschehen. 38. Sie sagten, Herr, hier sind zwei Schwerter. Jesus sagte zu ihnen, das ist gut. 39. Jesus ging hinaus und ging wie immer zum Ölberg. Die Jünger folgten ihm auch. 40. Als er dort ankam, sagte er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. 41. Er ging von ihnen weg, ungefähr so weit wie ein Steinwurf. Er kniete nieder und betete. 42. Er betete, Vater, wenn du möchtest, nimm dieses Leid von mir. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. 43. Ein Engel vom Himmel erschien ihm. Der Engel gab ihm Kraft. 44. Jesus kämpfte und betete sehr lange. Sein Schweiß fiel wie Blutstropfen auf die Erde. 45. Nach dem Gebet stand er auf. Er ging zu seinen Jüngern und fand sie schlafend, weil sie traurig waren. 46. Er sagte zu ihnen, warum schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. 47. Als Jesus noch sprach, kam eine große Gruppe Menschen. Judas, einer der 12 Jünger, ging vor ihnen her. Er kam zu Jesus, um ihn zu küssen. 48. Jesus sagte zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? 49. Die Jünger sahen, was passierte. Sie fragten, Herr, sollen wir mit dem Schwert kämpfen? 50. Einer von ihnen schlug den Diener des Hohenpriesters. Er schnitt ihm das rechte Ohr ab. 51. Jesus sagte, hört auf damit. Er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. 52. Jesus sagte zu den Priestern, Tempelwachen und Ältesten, die ihn holen wollten, ihr kommt mit Schwertern und Stöcken, wie zu einem Räuber. 53. Ich war jeden Tag bei euch im Tempel. Ihr habt mich nicht festgenommen. Aber jetzt ist eure Zeit und die Macht der Dunkelheit. 54. Sie nahmen Jesus gefangen. Sie führten ihn zum Haus des Hohenpriesters. Petrus folgte ihm von Weitem. 55. Sie machten ein Feuer im Hof und saßen zusammen. Petrus setzte sich mitten unter sie. 56. Eine Magd sah Petrus im Licht sitzen. Sie sah ihn an und sagte, der war auch mit Jesus. 57. Petrus sagte nein und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. 58. Kurz danach sah ihn ein anderer Mann. Er sagte, du bist auch einer von ihnen. Petrus sagte, Mann, ich bin es nicht. 59. Ungefähr eine Stunde später sagte ein anderer Mann, es stimmt, der war auch mit ihm. Er ist doch auch ein Galiläer. 60. Petrus sagte, Mann, ich weiß nicht, was du meinst. Sofort, als er noch sprach, krähte der Hahn. 61. Der Herr drehte sich um und sah Petrus an. Petrus erinnerte sich an die Worte des Herrn. Jesus hatte gesagt, bevor der Hahn heute kräht, wirst du dreimal sagen, dass du mich nicht kennst. 62. Petrus ging hinaus und weinte sehr. 63. Die Männer, die Jesus festhielten, verspotteten ihn. Sie schlugen ihn. 64. Sie bedeckten sein Gesicht und fragten, rate, wer dich geschlagen hat? 65. Sie sagten noch viele andere schlechte Dinge über ihn. 66. Als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die Priester und die Schriftgelehrten. Sie brachten Jesus in ihren Ratssaal. 67. Sie sagten, bist du der Christus? Sag es uns. Jesus sagte zu ihnen, wenn ich es euch sage, glaubt ihr nicht. 68. Wenn ich euch aber frage, antwortet ihr nicht. 69. Von jetzt an wird der Menschensohn zur rechten Seite von Gottes Macht sitzen. 70. Alle sagten, bist du also der Sohn Gottes? Jesus sagte zu ihnen, ihr sagt, dass ich es bin. 71. Sie sagten, brauchen wir noch Zeugen? Wir haben es selbst von ihm gehört.